Die beschriebenen Verletzungen könnten von einem Boot stammen. Sie stammen von einem Boot. Wahrscheinlich ist ein Fischer unterwegs, der in Küstennähe fischt. In Küstennähe? Das macht doch schon lange niemand mehr. Seht ihr sie? Nein! Oh mein Gott! Schaut euch das an! Das glaub ich nicht! Lächelnde Killer. Mord im Moray Firth. Von Frank Bruder. Ein Hörspiel aus der Reihe Tiere als Täter. Das ist total wichtig, was sie da machen wird. Sag mal, weißt du überhaupt, wofür PSWD steht? Na, ich nehme an, wofür alle Abkürzungen von Parteien und Gruppen stehen. Ihr seid doof, nur wir wissen Bescheid. Gebt uns euer Geld. PSWD steht für Protection Society for Whales and Dolphins. Also Schutzgesellschaft für Wale und Delfine. Ich verstehe nicht, wie du so ignorant sein kannst. Ich meine, die wollen doch dasselbe wie du. Mit der eigenen Tochter in Ruhe reden? Oh, sehr witzig. Im Ernst. Sie wollen die Wale und Delfine im Moray Firth bewahren. Wenn es die nicht mehr gibt, ich meine, Dad, was willst du dann den Touristen auf dem Meer zeigen? Aber seit wann sind unsere Delfine bedroht? Ich sehe immer welche, wenn ich rausfahre. Oh, Dad, Mann, das habe ich dir doch gerade eben alles erklärt. Die Fischer mit ihren verdammten Netzen sind schuld. Können wir das nicht ein anderes Mal diskutieren? Jean, ich wollte nämlich eigentlich... Ist mir völlig egal, was du wolltest. Hör mir gefälligst zu, Gottverdammt. Und du bist echt scheiße. Hey, fürs Fluchen bin ich zuständig. Das hätte er gern. Bill Scott hat nicht den Funkentalent fürs Fluchen. Er hatte ein paar schottische Flüche und Trinksprüche auswendig gelernt für seinen Beruf. Bill Scott lebt von Touristen, fährt sie mit seinem Boot hinaus aufs Meer, um ihnen Wale und Delfine zu zeigen. Das hat Jean ja eben schon erwähnt. Bei diesen Touren gibt Bill gern das schottische Original. Wie wir hier oben zu sagen pflegen, der Herr bewahre uns vor Warzenpickeln und englischen Frauen. Tut so, als würde er Whisky trinken wie unser einer Wasser und den ganzen Tag fluchen, als hätte er noch nie die Sonne gesehen. Jetzt wollen Sie sicher hören, die Fahrt war toll mit Ihnen, aber wir Schotten geizen mit allem, auch mit Komplimenten. Also runter von meinem Boot, ihr Säcke, ich will nach Hause. Dabei hat Bill ein Herz aus Gold. Deswegen ist er ja auch mit Jean hier an die Küste gefahren, um mit ihr bei einem Spaziergang einmal ganz in Ruhe zu reden. Pass auf die Felsen auf, die sind nass, du wirst ausrutschen. Lass uns lieber hier lang gehen. Wirklich eine traumhafte Gelegenheit, seiner Tochter etwas zu beichten. Ich komme ja gleich. Denn Jean wird gleich auf etwas stoßen. Auf etwas, das mit Mord und Totschlag zu tun hat. Ja, ich will nur... Da drüben liegt was. Das sieht aus wie ein Kadaver. Warte, ich komme gleich zu dir rüber. Der Kadaver, er ist größtenteils skelettiert. Schrei nicht so, ich bin ja bei dir. Oh, im Übrigen habe ich auch Augen am Kopf. Und leider hat Bill auch eine Nase. Das stinkt wie die Pest. Jean zeigt sich da wesentlich robuster. Das ist ja, ich meine, das war ein Delfin, oder? Von der Größe her würde ich sagen, ja. Ein noch ganz junger. Aber was macht ein Delfinkadaver zwischen Felsen am Strand? Was meinst du damit? Das ist das erste Mal, dass ich ein Tier, das so aussieht, am Strand sehe. Ich bin ja kein so großer Experte. Aber verenden Delfine nicht gewöhnlich auf offener See? Ja, ich glaube schon. Ich weiß es auch nicht. Oder kommen Delfine auch zum Sterben an den Strand? Für Freunde von Rätseln und Geheimnissen ist das Meer eine Fundgrube. Fast alles, was im Meer geschieht, entzieht sich dem menschlichen Blick. Mit etwas Glück kannst du hier in Schottland von einem Schiff aus oder von der Küste einen Wal an die Oberfläche auf- und wieder absteigen sehen. Aber selbst wenn du tauchst, immer siehst du nur ein paar Meter weit ins Dunkel. Ein Glücksfall, wenn das Meer nett zu uns ist und etwas von sich preisgibt. Hey, weißt du was? Ich rufe einfach Onkel Heath an. Der kennt sich doch auch mit Walen und Delfinen aus. Ich meine, es kann ja sein, dass er sogar in der Nähe ist. Ja, willst du jetzt hier warten oder kommst du mit? Jean muss für diesen Anruf zurück zum Auto gehen. Warte, ich komme mit. Unsere Geschichte spielt nämlich 1991. Handys waren damals noch ziemlich unhandliche, klobige Teile. Aber Bill besitzt ein Autotelefon. Wie erstaunlich viele hier oben. Bis die beiden wieder an ihrem Auto sind, erzähle ich dir schon mal was über Heath. Heath ist kein leiblicher Onkel von Jean. Er und Bill sind im gleichen Alter und beide sind in Cromarty aufgewachsen. In einem so kleinen Ort heißt das geradezu zwangsläufig, dass die zwei auch die dicksten Freunde sind. Heath arbeitet als Meeresbiologe am Scottish Agricultural College. Sein Spezialgebiet sind Kopepoden, winzig kleine Krebse von durchschnittlich 1 Millimeter Länge. Mit Delfinen und Walen kennt sich Heath, zumindest im wissenschaftlichen Sinne, gar nicht aus. Krebse, Wale und Delfine sind 3 sehr verschiedene Tiergruppen. Heath müsste schon eine Art Universalgenie sein, um auf allen 3 Gebieten zu glänzen. Aber für Jean ist ihr Onkel tatsächlich sowas wie ein Genie. Zumal er sicher mehr über Delfine und Wale weiß als sie und ihr Vater zusammen. Ich freue mich. Gut, bis dann. Tschüss. Und? Er kommt. Er ist in der Nähe. In 10 oder 15 Minuten müsste er da sein. Und wen rufst du jetzt noch an? Na, die PSWD. Vielleicht ist Peter ja da. Was für ein Peter? Du kannst dir sicher denken, was dieser Peter für Jean ist. Dad, du hörst wirklich nicht zu. Das habe ich dir eben schon alles... Nein, nicht ihr Freund. Noch nicht. Aber wenn es nach Jean geht, soll er das möglichst bald werden. Hallo, Peter. Du, hör mal, ich habe hier etwas ganz... Jean ist 17 und hatte bislang noch keinen festen Freund. Das ist eben der Nachteil, wenn man in einem kleinen Ort wie Cromarty aufwächst. Entweder spielt man mit seinem Ehepartner schon im Sandkasten, oder man muss warten, bis sich jemand von außerhalb in den Ort verirrt. So wie Peter. Er studiert Meeresbiologie an der Universität in Aberdeen und absolviert gerade ein Praktikum bei der PSWD. Richtig, das ist die Umweltgruppe, in der sich auch Jean neuerdings engagiert. Und du musst jetzt nicht 3-mal raten, um zu wissen, woher Jeans Begeisterung für diese Truppe stammt. Zumindest, warum sie plötzlich um 100% zugelegt hat. Peter Kaplan. Athletischer Körper, selbstbewusst, intelligent. Einer, der aus seinem Leben etwas machen will. Also, kommt dieser Peter auch? Na sicher kommt er. Die Chance, mit dem renommierten Meeresbiologen Heath Jones zusammenzukommen, lässt sich unser Peter nicht entgehen. Ja, dieser Peter kommt auch. In 5 Minuten oder so. Wollen wir uns da drüben hinsetzen? Du wolltest doch sowieso noch mit mir über etwas reden, oder? Ich meine, jetzt hätten wir noch ein bisschen Zeit. Lass mal, ich glaube, das wird ein längeres Gespräch. In 5 Minuten kriege ich das nicht hin. Du Feigling, los, trau dich. Okay, wie du meinst. Na, bravo, Bill. Jetzt ist es wirklich zu spät. So wirst du nie zu deinem Gespräch kommen. Aber mein Problem soll's nicht sein. Komme ich eben mit euch und starre wie ihr in die Landschaft. Ist ja nicht die schlechteste. Das Moray Firth ist einer der schönsten Flecken der Nordsee. Ein dreieckiger Meeresarm, eine Förde im äußersten Nordosten Schottlands. Wer alle Buchten ablaufen würde, käme auf rund 750 Kilometer. Von der Küste aus könnte man dabei häufig Wale und Delfine beobachten. Aber es gibt auch Robben und Seehunde hier und jede Menge Wasservögel. Kormorane, Papageientaucher, Tölpel, Lummen und so weiter und so fort. Und wo Vögel sind, da sind natürlich auch Fische. Und Fischer. Es leben wirklich eine Menge Leute hier vom Fischfang, mehr als vom Tourismus. Wer es von den Einheimischen schafft, heuert aber ohnehin lieber draußen auf einem der Bohrtürme an, auf denen Gas und Öl gefördert werden. Womit du auch schon über den wichtigsten Konflikt hier in der Gegend Bescheid weißt. Die 100-Millionen-Euro-Frage, wie schützt man die einmalige Natur und kommt gleichzeitig an ihre Schätze ran? Für den jungen Peter Kaplan, der gerade heranrauscht, gibt es darauf nur eine Antwort. Die Natur ist nur zu bewahren, wenn man die Menschen von ihr fernhält. Sie müssen Heath Jones sein, richtig? Sind Sie sowas wie ein Stalker oder woher wissen Sie meinen Namen? Nein, ich studiere Meeresbiologie in Aberdeen und bewundere Ihre Veröffentlichung. Entschuldigung, Peter Kaplan. Ah, ein Bewunderer. Wenn das so ist, angenehm. Nennen Sie mich Heath. Hallo! Hier, wir sind hier drüben. War nett, Sie kennenzulernen. Peter. Peter, ich muss jetzt herunter. Meine Nichte. Wiedersehen. Ich bin auch mit Jean verabredet. Sie beide kennen sich? Ja, von der PSWD. Ach, die liebe Jean engagiert sich für den Schutz der Wale. Das ist neu. Hat sie sie etwa auch wegen dem Kadaver angerufen? Genau. Also ich vermute, dass es sich um ein weiteres Opfer der Fischernetze handelt. Wie? Das können Sie von hier aus sehen? Nein, natürlich nicht, aber das liegt doch auf der Hand. Das müssen Sie mir gleich in Ruhe erklären. Aber jetzt schauen Sie sich erstmal dieses Wunder der Natur an. Jean, hör endlich auf, jeden Tag hübscher zu werden. Ich werde ja schon rot, wenn ich dich nur ansehe. Schön, dass du kommen konntest, Onkelchen. Musst du mich so nennen, noch dazu vor deinem jugendlichen Freund hier. Zur Strafe gibst du das Küsschen, das für ihn gedacht war, deinem Onkelchen. Hm? Peter, tut mir leid, aber ich muss meinem Onkel gehorchen. Schon okay. Schön, dass du mich angerufen hast. Grüß dich, Heath. Seit wann gehst du mit jungen Männern spazieren? Oh, man soll immer offen für Neues sein. Schön, dich zu sehen, Bill. Ah, dann sind Sie also der Vater von Jim? Hallo, ich heiße Peter Kaplan. Freut mich. Bill ignoriert die Hand, die Peter ihm zur Begrüßung entgegenstreckt. Wenn ich dann also zur Leiche bitten dürfte? Während die anderen über die Steine steigen, zupft sich Peter mit der zurückgewiesenen Hand sein sorgsam auf strubelig gestyltes Haar zurecht und starkst hinterher. Oh, ganz schön abgemagert, das Tier. Ja, deshalb haben wir euch angerufen. Der Delfin muss an dieser Stelle hier gestorben sein, aber wir können uns darauf einfach keinen Reim machen. Gab es denn Fälle, in denen Delfine zum Sterben an den Strand gekommen sind? Also ich habe davon noch nichts gehört. Ja, kann ich mir jetzt auch nicht so vorstellen. Also an dem Skelett ist noch zu viel faules Gewebe. Wenn das Skelett frei liegen würde, könnte man sofort sehen, was für ein Tier es genau war. Aber so bin ich mir gar nicht mal sicher, ob das hier überhaupt ein Delfin ist. Jetzt wird es interessant. Was bringt den jungen Kollegen auf diese Vermutung? Die Größe des Tiers. Wenn es ein Delfin war, dann nur ein sehr junger. Jean, kannst du bitte mal das Metermaß hier halten? Ja. Darf ich mal kurz schweigen? 1 Meter und 1,47 Meter. Ja, das ist die normale Größe eines kleinen Wals. Ein Schweinswal, oder? So was Ähnliches. Richtig, kombiniert Dr. Watson. Aber Sherlock Holmes würde auf die Zähne achten. Fällt Ihnen da nichts auf? Die Zähne. Mhm. Ich würde sagen, es sind sicher über 100 Zähne. Das ist ein Hinweis, ja. Aber entscheidend ist doch die Form, nicht wahr? Ich muss zugeben, ich bin mir da nicht so sicher. Immer mit der Ruhe ist ja keine Prüfung. Auch wenn ich Sie enttäuschen muss, es ist ein Delfin. Die Zähne sind rund, genauer gesagt konisch geformt. Bei einem Schweinswal würden wir blatt- bis spatelförmige Zähne sehen. Dank Ihrer Messung wissen wir aber auch, dass es sich um ein noch nicht ausgewachsenes Tier handelt. Aber warum ist der Delfin ausgerechnet hier am Strand verendet? Dafür gibt es zig Gründe. Ja, und der wahrscheinlichste ist, das Tier ist in eins der Fischernetze geraten und dort erstickt. Ach so, ein Bullshit. Und wie soll das Tier dann hier an den Strand gekommen sein? Glauben Sie etwa, die Fischer haben den Delfin zum Sterben hierher begleitet? Dad, sei nicht so gemein. Ja, Peter hat vollkommen recht. Ach. Doch, das Tier ist in eins dieser Netze geraten. Und als die Fischer das Netz hochziehen und den Delfin entdecken, werfen sie ihn natürlich sofort zurück ins Wasser. Ja, schließlich dürfen sie ja keine Delfine fangen. Und der Delfin war wahrscheinlich noch am Leben, aber entkräftet. Und so ist er schließlich hier gestrandet. So muss es gewesen sein, nicht wahr, Onkel Heath? Heath liebt solche Fragen. Übrigens fast so, wie er Anne liebt. Und Katie, nicht zu vergessen, Susan und Beth. Und Bristol natürlich, die vor kurzem aus Dublin hierher kam und jetzt oben in Chucks Laden bedient. Ein hübsches Ding, wirklich. Ja, Heath und die Frauen. Das ist wirklich ein Thema für sich. Schade, dass wir hier nicht mehr Zeit dafür haben. Um es also kurz zu machen, Heath ist einfach nicht nur für eine Frau geschaffen. Seine Frauen sehen das übrigens ganz genauso. Und so teilen sie sich Heaths Zeit für Liebesdinge einvernehmlich untereinander auf. Ein beneidenswerter Bursche, dieser Heath. Aber so sind die Leute hier oben im Norden. Sie arrangieren sich, nehmen die Dinge, wie sie sind. Was soll man sich über etwas aufregen, das man nicht ändern kann? Dieser Gleichmut geht Peter und Jean natürlich auf die Nerven. Die beiden wollen etwas bewegen, die Welt retten. Am besten 5-mal am Tag. Tut mir leid, Jean, aber deine Version ist nicht ganz stimmig. Woran das Tier gestorben ist, lässt sich aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungszustandes kaum mehr feststellen. Es kann an allem Möglichen gestorben sein. Vielleicht ein Angriff durch ein anderes Tier? Vielleicht ein Organversagen. Oder es waren die Fischernetze. Peter hat vollkommen recht. Ja. Mag sein. Aber der Delfin war bereits tot, als er hier an Land trieb. Nachdem der Fäulnisprozess einsetzte, blähten Gase den Delfin auf. Und so aufgebläht trieb er schließlich hier an Land. Für Jean ist das mehr als nur eine Bestätigung ihrer Theorie. Es ist der Beweis. Also stimmt es. Die Delfine verfangen sich in den Netzen und ersticken darin. Weil sie nicht mehr zum Atmen kommen, genau. Genau. Sie müssen ja ständig an die Wasseroberfläche zum Atmen. Das muss man sich mal vorstellen, ein Tod. Erzählt doch nicht so einen Dreck. Ihr wisst genau, wie schwer es die Fischer haben. Außerdem fischen sie überhaupt nicht in der Ecke, um die Delfine zu schützen. Pauschalangriffe auf Fischer kann Bill nicht ausstehen. Bills Vater war Fischer. Auch wenn er selbst mittlerweile nur noch mit Touristen aufs Meer fährt, fühlt er sich selbst immer noch wie ein Fischer. Und natürlich geht ihm der tote Delfin auch so an die Nieren. Für viele Touristen gehört Whale-Watching zu den Höhepunkten ihres Schottland-Urlaubs. Viele kommen überhaupt nur, um das Lächeln der Delfine einmal selbst mitzuerleben. Daher Bills schlechte Laune. Außerdem hat er mit seiner Tochter zu reden. Und das kann er sich jetzt fürs Erste abschminken. Peter und ich, wir gehen hier entlang. Vielleicht finden wir ja noch mehr Delfine. Warte nicht mit dem Essen auf mich, ja, Dad? Jean! Jean! Warte, verdammt! Die hört dich nicht mehr. Lust auf was für sie ist? Verfluchte Rotzgöre. Ach, was soll's. Gehen wir zu Chuck. Zum Wohl, mein Lieber. Halt, halt, halt, halt. Nicht ohne Trinkspruch. Na, mach hin. Vergiss nicht, du sollst niemals lügen, stehlen, betrügen oder trinken. Aber wenn du doch lügen musst, dann lüge der Wahrheit zu lügen. Aber von vorne. Also, ja? Du sollst niemals lügen, stehlen, betrügen oder trinken. Aber wenn du doch lügen musst, dann lüge der Wahrheit zuliebe. Wenn du stehlen musst, dann stiehl Küsse. Wenn du betrügst, betrüge den Tod. Und wenn du trinkst, verdammt nochmal, trink Whisky. Das Zeug wird uns ins Grab bringen, aber es schmeckt wie der Himmel. Noch einen? Frag nicht, schenk einen. Wie? Jetzt ohne Trinkspruch? Habe ich den ganzen Tag Zeit? Entschuldige, du warst aber auch schon mal besser drauf. Was ist denn los mit dir? Ach, ich weiß nicht, wie ich es Jean sagen kann. Sie wird doch in ein paar Wochen 18. Was willst du ihr denn sagen? Na, nun lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Scheiße, ich muss ihr endlich erzählen, dass ich nicht ihr Vater bin. Ich meine, nicht ihr Leiblicher. Sie muss endlich die Wahrheit erfahren. Meinst du nicht, dass Jean das nicht ohnehin schon weiß? Ach. Besonders ähnlich seid ihr euch nicht. Sie ist verdammt hübsch und du, naja, entschuldige, du bist eine echte schottische Hackfresse. Na, vielen Dank, du Arsch. You're welcome. Aber mal ehrlich, das halbe Dorf kann sich daran erinnern, wie Catherine damals aus London mit einem kleinen Bauch zurückkam. Irgendwer wird es ihr also schon erzählt haben. Irgendwer ist aber nicht ich, verstehst du das nicht? Ich muss mit ihr darüber reden. Ich muss wissen, was sie darüber denkt. Vielleicht hasst sie mich ja. Du spinnst doch. Jean und dich hassen. Im Ernst, ich komme in letzter Zeit nicht mehr an sie ran. Na, woran mag das wohl liegen? Sag's mir, ich weiß es wirklich nicht. Bill, du bist wirklich ein Bilderbuchvater. Kaum ist deine Tochter zum ersten Mal verliebt, bist du der Letzte, der es merkt. Verliebt? Jean? In wen? Wo warst du gerade? In diesen Peter natürlich. Ach. Sie hatte nur Augen für ihn. Und das, obwohl ich dabei war. Dieser Peter war übrigens eifersüchtig auf mich. Du meinst, er, wie soll ich sagen, erwidert ihre Gefühle? Du musst jetzt sehr tapfer sein, Bill, aber ich fürchte, diese Möglichkeit besteht. Ja, er ist ein Mann, sie eine Frau. Und ich habe munkeln hören. Es soll zwischen Männern und Frauen so etwas wie intime Kontakte geben. Komm, hör auf. Ich will das nicht hören. Nicht im Zusammenhang mit Jean. Sie ist meine Tochter. Und bald 18. Du musst sie loslassen, um sie nicht zu verlieren. Danke, du Akademiker. Vom Verstand her weiß ich das auch. Davon abgesehen habe ich gar nichts dagegen, wenn sie einen Freund hat. Es wird Zeit für sie. Schon deshalb muss sie wissen, was damals mit ihrer Mutter und mir war. Oder besser eben nicht war. Also verrat mir, wie komme ich an sie ran? Im Moment wohl nur über den toten Delfin. Das Rätsel deines Todes ist Jeans Weg, um an Peter ranzukommen. Wenn du ihr hilfst, das Rätsel zu lösen, wird sie es dir danken und dir zuhören. Und wie soll ich das Rätsel lösen? Du bist der Experte, nicht ich. Ich werde dir natürlich helfen, auch wenn es nicht einfach wird. Die Todesursache lässt sich an einem so schlecht erhaltenen Kadaver kaum mehr feststellen. Ich müsste das Tier genau untersuchen, aber im Moment schaffe ich das nicht. Ich muss los. Hab noch zu tun. Zu tun, so. Mit mir kannst du es ja ruhig sagen. Mit welcher deiner Damen hast du denn jetzt wieder was? Beth, Susan, Bristol? Auch auf die Gefahr hin, dass du dir Sorgen um mich machst. Ich muss wirklich arbeiten. Ich melde mich. Und unser Fall? Gibt's denn was, was ich tun kann? Informiere dich einfach schon mal über Delfine und ihre Feinde. Wir sprechen später drüber. Bill ist zwar kein Experte für Delfine, dennoch weiß er einiges über die Tiere. Viele Delfine des Murray Firth kennt Bill sogar mit Namen. Von seinen Bootstouren für Touristen. Und das klingt dann so. Im Murray Firth leben die einzigen Delfine der Nordsee. Es ist eine Population von rund 130 Tieren. Sie gehören zur Gattung Torsiops, genauer zur Art Torsiops truncatus, besser bekannt als großer Tümmler. Wenn wir gleich einem oder mehreren Tieren begegnen, werden Sie sicher denken, hoppla, den habe ich doch schon mal gesehen. Denn ja, auch der berühmte Flipper aus der gleichnamigen Fernsehserie war ein großer Tümmler. In Delfinarien findet sich bis heute hauptsächlich diese Art. Sie werden bis zu 4 Meter lang und durchschnittlich 300 Kilo schwer. Es gibt aber auch extrem fette Tümmler, die es auf mehr als das doppelte Gewicht bringen. Bis zu 650 Kilogramm wurden schon gewogen. Dass Delfine so gut schwimmen können, liegt unter anderem übrigens an ihrer ausgesprochen gründlichen Hautpflege. Etwa alle 2 Stunden stoßen sie die äußeren Hautzellen ab und reduzieren damit den Strömungswiderstand. Ein netter Nebeneffekt davon ist, dass Delfine erkennbar viel Spaß am Sex haben. Trotz Speckschicht, meine lieben Damen, spüren sie kleinste Berührungen. Jetzt wissen sie auch, woher das Lächeln der Delfine stammt. Bills Lieblingsdelfin ist eindeutig Spotty, erkennbar an den hellen Flecken auf der Fluke, der Schwanzflosse. Spotty ist meistens mit seinen 2 Freunden, Splish und Splash, unterwegs. Die 3 sind auch bekannt als die 3 Mafiosi. Bill kann sich auf die Mafiosi verlassen. Sie kommen fast immer an sein Boot, um auf den Bugwell zu schwimmen. Dass seine Mafiosi bedroht sein könnten, darüber hat sich Bill tatsächlich nie ernsthaft Gedanken gemacht. Ja, da wollen wir mal sehen. B, C, D, D, Delfine. 1991 war das Internet noch was für Freaks. Also, was haben wir hier? Für Bill ist es das übrigens noch heute. Zu den natürlichen Feinden der Delfine zählen Haie, aber auch Killerwale, Orcas. Er würde wahrscheinlich immer noch im Lexikon nachschlagen. Orcas. Das haut hin. Es gibt Orcas in Moray Firth. Der alte John hat mir neulich erzählt, er habe bei Chenery Point einen Riesenhai gesichtet. Oh, das könnte doch erklären, warum wir den Kadaver gefunden haben. Da ist ein Hai in der Bucht, der unsere Delfine jagt. Scheiße, nicht auszudenken, wenn das stimmt. Mal sehen, wie das hier ist. Die größte Gefahr für Delfine geht aber eindeutig vom Menschen aus. Im Mittelmeer sind viele Delfine von Nahrungsmangel durch Überfischung bedroht. Weltweit sind die Bestände vor allem aber durch Schleppnetze gefährdet. Als hätte es Gene geschrieben. Seit über 50 Millionen Jahren schwimmen Wale und Delfine durch die Meere der Welt. Nur 150 Jahre hat der Mensch gebraucht, um diese Tiere an den Rand der Ausrottung zu bringen. Boah. Bill Scott, hallo? Dad, ich bin's. Du sag mal, hast du Zeit? Kannst du kommen? Moment mal, wohin soll ich kommen? Wir sind bei Onkel Heath im Labor, das musst du dir ansehen. Wer ist wir? Ist dieser Peter etwa immer noch bei dir? Oh, pass auf, Dad, ich habe keine Lust, mich mit dir zu streiten. Wenn du nicht willst, dann bleibe, wo du bist. Warte nicht auf mich. Gene! Ach, Bill, du bist so ein Idiot. Recht hat er, der gute Bill. Aber vielleicht kann er die Scharte gerade noch ausmerzen. Onkel Heath, hast du vor, Was ist? Mach mal leiser, ich kann ihn nicht verstehen. Ich habe gefragt, ob du vorhast, in den Krieg zu ziehen, oder warum müssen wir uns dieses Gekratze die ganze Zeit anhören? Also ich find's gar nicht so schlecht, es hat so was Wildes, so was Ursprüngliches. Ja, genau das Richtige für eine Obduktion. Ach, ihr seid echt pervers, das wisst ihr aber, oder? Apropos pervers, wo bleibt eigentlich dein Vater? Hattest du ihn vorher nicht angerufen? Ja, aber ich glaube, der kommt nicht. Den interessiert das alles nicht. Ah, wenn du dich da mal nicht täuschst. Ich glaube, ich habe ihn eben aus seinem Auto steigen und hier rüberlaufen sehen. Echt? Ja. Und was habt ihr? Sieht aus wie ein Delfin. Aber diesmal mit mir dran. Bill, wir haben eben über dich gesprochen. Jean glaubte schon, du würdest nicht kommen. Wenn du nicht immer gleich auflegen würdest, junge Dame, hätte ich dir sagen können, dass ich mich auf den Weg mache. Irgendwie war die Stimmung bis eben besser. Kann ich die Musik wieder lauter stellen, Heath? Jean, lass es gut sein. Bill ist hier, nun erzähl ihm, was passiert ist. Ja, meinetwegen. Also Peter und ich, wir sind den Strand noch ein ganzes Stück runtergelaufen und da haben wir tatsächlich sie hier gefunden. Der Delfin ist ein Weibchen? Ja, ich meine nein. Also es ist ein Weibchen, aber es ist ein Schweinswal. Sie war tot, als wir sie gefunden haben, aber wohl noch nicht lange. Wir haben daher gleich Heath angerufen. Und? Habt ihr schon ein Ergebnis? Naja. Darf ich? Nur zu, Kollege, ich bin ganz Ohr. Also, der Wal hat innere Blutungen und Prellungen am ganzen Leib. Zum Teil so stark, dass wir es mit geplatztem und von der Muskulatur gerissenem Unterhautfettgewebe zu tun haben. Ja. Klar? Gut, der Rippenkorb, das ist hier, ist gebrochen. Die Brustwirbel ausgerenkt. Einige Rippen haben sich in die Lungen gebohrt. Punkt. Hm. Das war eine ordentliche Zusammenfassung, Peter. Noch nicht perfekt, aber Sie sind auf einem guten Weg. Die Kollegen in Aberdeen haben an Ihnen sicher ihre Freude. Ah, bin ja auch Jahrgangsbester. So, so. Jedenfalls muss hier wirklich eine ungeheure Gewalt am Werk gewesen sein. Die Lungenflügel hat es buchstäblich zerfetzt. An den perforierten Lungen ist das Tier dann auch eingegangen. Kann ein Hai solche Verletzungen verursachen? Ob er das kann, aber ich glaube nicht, dass das ein Hai war. Hm. Bei einem Hai wäre nicht mehr viel von dem Tier übrig. Der Hai hätte den größten Teil des Wals gefressen und wir hätten keinen so gut erhaltenen Kadaver gefunden. Warum fragst du? Der alte John hat mir erzählt, er hätte einen Riesenhai oben beim Channery Point gesehen. Ungewöhnlich. Aber trotzdem, dieser Schweinswal wurde nicht Opfer eines Hais. Nein, natürlich nicht. Es war ein Schiff, sicher eins der Fischerboote. Hm. Das gleiche wie bei dem Delfin. Sie hatten den Wal im Netz gefangen und dann wieder ins Meer zurückgeworfen. Auch wenn der Wal da noch lebte. Das hat ihm überhaupt nichts genützt. Er war wahrscheinlich benommen und die verdammten Hunde sind mit dem Boot über ihn drüber gefahren. Heath, glaubst du, das könnte stimmen? Die beschriebenen Verletzungen könnten von einem Boot stammen. Sie stammen von einem Boot. Wahrscheinlich ist ein Fischer unterwegs, der in Küstennähe fischt. In Küstennähe? Das macht doch schon lange niemand mehr. So abwegig ist der Gedanke von Jean nicht. Täglich rücken hunderte kleiner Fangboote im Murray Firth aus. Meist fahren sie weit auf die Nordsee hinaus. Vor allem auf Hering und Weißfisch haben sie es dabei abgesehen, aber auch auf Hummer und Kammmuscheln. Die Konkurrenz unter den Fischern ist groß und es gibt nur eine Regel. Wer die Beute zuerst entdeckt, macht den Fang. Deshalb wird alles aus dem Meer abgefischt, was sich darin tummelt. Von einem planvollen Ernten, wie es in der Landwirtschaft längst üblich ist, ist die Fischerei trotz Fangquoten noch weit entfernt. Also liegt Jean gar nicht so falsch. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, Jean. Ja, bislang halten sich die Fischer von den Delfingebieten fern, aber vielleicht ist genau deswegen jetzt ein Fischer dort unterwegs. Ja, er könnte einen guten Fang machen, weil die anderen ja draußen sind. Du, Jean, wir sollten das mit der WD besprechen, oder? Los, lass uns gehen. Ja. Ja, tschüss, Dad. Vielen Dank, Heath. Hey, ohne Küsschen lasse ich dich nicht gehen. Oh. Wiedersehen. Ja, bis bald. Na, glaubst du diese Geschichte mit dem Fischerboot im Delfingebiet? Ich bin Wissenschaftler, Bell. Ich glaube nicht. Ich halte mich an Theorien und überprüfe dies anhand von Fakten. Und so viel kann ich schon mal sagen. Die Theorie mit dem Boot wird es schwer haben zu bestehen. Hast du noch was gefunden? Hab ich, ja. Ach so, warum hast du es eben nicht gesagt? Ich wollte Peter vorher nicht bloßstellen. Ich meine vor Jean. Sein Obduktionsbericht war etwas lückenhaft. Siehst du hier diese dreieckigen Wunden in der Walhaut? Ja, die sind nicht zu übersehen. Schau, sie liegen alle auf einer Linie und gehen dann in parallel verlaufende, oberflächliche Kratzer über. Ja. Das sind Bissspuren, ohne jeden Zweifel. Und das bedeutet, die Verletzungen können nicht von einem Boot stammen. Richtig. Aber von was für einem Tier stammen die Bissspuren? Kann ich noch nicht sagen. Ich muss aber jetzt auch weg. Diesmal warten tatsächlich Beth und Susan auf mich. Was? Beide zusammen? Erst Beth, dann Susan. In deinem Alter? Respekt. Verrat mir dein Geheimnis. Jeden Morgen eine große Portion Rühreier mit Speck. Ach so. Pass auf, du nimmst dir heute Abend dieses Buch vor und schaust, ob du die passenden Zähne zu diesen Bissspuren findest. Hm. Und morgen treffen wir uns zu Rühreier mit Speck im Mollis. Einverstanden? Meinetwegen. Obwohl ich wirklich nicht weiß, warum ich Eier mit Speck essen sollte. Damit du mal auf andere Gedanken kommst. Ich verstehe gar nicht, wie du das aushältst. Catherine ist jetzt wie viel? 15 Jahre? 15 Jahre tot? Ja, 15 Jahre. Und du bist immer noch allein? Das hat Catherine garantiert nicht gewollt. Hast ja recht. Aber was soll ich denn machen? Kann sie halt nicht vergessen. Du bist ein hoffnungsloser Fall, echt. Wir sehen uns morgen. Du hast ja Lektüre für die Nacht. Bissspuren, ja, danke. Mollys Café, direkt am Hafen gelegen, ist so etwas wie das heimliche Zentrum von Cromarty. Es ist der Treffpunkt für Alt und Jung, für Touristen wie für Einheimische. Das Café ist gleichzeitig Post- und Tante-Emma-Laden, sodass das Mollys, wie es von allen genannt wird, tagsüber immer proppenvoll ist. Für Heath ist das kein Problem. Er hat seinen reservierten Stammplatz im Mollys, jeden Morgen direkt am Fenster. Ich weiß nicht, in wen ich mehr verliebt bin. An Beth liebe ich den einmaligen Humor und ihren festen Hintern. Susan dagegen ist immer ernst und zurückhaltend. Aber im Bett, meine Güte, würde sie wirklich nicht wiedererkennen. Und ich bin mir sicher, Heath würde Bill nicht wiedererkennen, wenn ihr Bill mal dabei erleben würde. Ja, schön zu hören, dass es dir gut geht. Aber erzähl mir bitte nicht noch, was dir an Bristol gefällt. Da verpasst du aber das Beste, mein Lieber. Und schau mal, wer da kommt. Guten Morgen, ihr zwei. Na, Oh, das sieht aber gut aus auf euren Tellern. Dad, isst du das noch? Morgen. Nee, bedien dich ruhig. Ich hab dich gestern Nacht gar nicht mehr kommen hören. Es war spät. Wir haben bei der WD ziemlich lange diskutiert wegen dem Fischerboot und dem toten Schweinswal. Und Peter hat eine Kampagne vorgeschlagen. Fischerei ja, Massenmord nein. Das ist doch super, oder? In diesem Moment fühlen sich Bill und Heath alt wie selten zuvor. Und ehrlich gesagt, sie sehen jetzt auch so aus. Jeans Wangen dagegen sind vor Aufregung und Begeisterung rot angelaufen. Heath, kannst du es ihr bitte sagen? Was sagen? Nimm's mir nicht übel, aber dein Peter hat da gestern bei der Obduktion etwas Wichtiges übersehen. Da waren Bissspuren in der Haut des Schweinswals. Ein Boot war also nicht schuld an seinem Tod. Das muss ein Tier gewesen sein. Ihr wollt mich veräppeln, oder? Warum hast du das denn nicht schon gestern gesagt, Heath? Dein Peter war sich so sicher. Ich wollte ihn nicht bloßstellen. Ich glaube, dem liegt was an dir. Heath, ich fürchte, das ist nicht der richtige Augenblick, um Jean Tipps in Liebesdingen zu geben. Ja, aber wie stehen wir denn jetzt da? Vor unserer Gruppe. Wir haben bereits Plakate gemalt und wollen heute im Hafen demonstrieren. Oh mein Gott, ich muss sie ja aufhalten. Wir müssen die Demo absagen. Danke, ihr beiden. Echt vielen Dank. Das hättet ihr mir wirklich ersparen können. Und schwupp, weg ist sie. Es war eine prima Idee von dir. Von wegen, durch den Fall komme ich ihr näher. Naja, wenigstens ist sie jetzt nicht mehr nur noch sauer auf dich, sondern auch auf mich. Und, was machen wir jetzt? Jean beruhigt sich schon wieder. Bill ist sich dessen ganz und gar nicht sicher. Mit Konflikten kann er einfach nicht umgehen. Am liebsten würde er Jean gleich hinterherrennen und so lange auf sie einreden, bis sie ihm nicht mehr böse wäre. Obwohl er weiß, dass er damit alles nur noch schlimmer machen würde. Der arme Bill. Dafür ist Onkel Heath natürlich die Ruhe selbst. Lass uns den Fall trotzdem klären. Hast du rausgefunden, welches Tier die passenden Beißerchen hat? Nicht wirklich, sorry. Mir fehlt da einfach die Erfahrung. Allzu viele Tiere kommen aber ohnehin nicht in Frage. Laut deinem Buch sind Schwertwale die größten Feinde der Schweinswale. Und theoretisch kommen auch größere Haie in Frage. Aber Haie hast du ja schon gestern ausgeschlossen. Wir sollten es trotzdem nicht ganz aus den Augen verlieren. Vielleicht ist der Hai ja auch bei seinem Raubzug durch etwas gestört worden und hat von dem Schweinswal ablassen müssen. Denkbar ist sowas. Hast du sonst noch was? Ja, da war auch ein Artikel über Delfine, die Schweinswale angreifen. Offenbar ist beobachtet worden, wie Delfine durch Stöße mit ihrem Kopf in die Flanke von Schweinswalen diese schwer verletzen. Und man nimmt an, dass die Delfine damit ihr Jagdrevier verteidigen. Ja, als Täter scheiden sie aber wohl aus. Von Bissverletzungen durch Delfine war in dem Artikel nicht die Rede. Delfine? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das wäre allerdings was Neues. Ich muss los, Bill. Ich muss das überprüfen. Ja, und deine Rechnung? Wird angeschrieben. Ich melde mich. Ah ja, vorhin war Dylan hier. Du kannst dein Boot wieder abholen. Ist nichts dran gewesen. Ach, endlich. Da kann ich morgen wieder raus. Danke und bis dann. Dylan Shatner ist Besitzer der hiesigen Bootswerkstatt. Ein Zwei-Mann-Betrieb für kleinere Reparaturen. Bill bringt Dylan sein Boot regelmäßig zur Inspektion. Nur deshalb hat er überhaupt gestern frei. Ansonsten fährt Bill nahezu jeden Tag mit Touristen hinaus in den Murray Firth. Gelegentlich auch in den Cromarty Firth Richtung Loch Ness. Das aber nur, wenn eine Gruppe ihn extra darum bittet. Das Geschäft mit Nessie, dem angeblichen Monster von Loch Ness, sollen ruhig andere machen. Bill war einer der Ersten, die Waltouren anboten. Mittlerweile bestimmen aber vor allem Umweltgruppen das Geschäft mit diesen Touren. Deshalb schätzt er sie natürlich ganz besonders. Okay, sie machen einen Job, der stimmt, aber für ihn sind sie eben auch Konkurrenten. Reich wird Bill mit den Touren nicht. Es ist ganz gut, dass er am nächsten Tag wieder mit seinem Boot in See stechen kann. Er hat es bereits in den Hafen gefahren und ist gerade bei kleinen Malerarbeiten, Bill, als Heath auf dem Kai erscheint. Bill, du wirst es nicht glauben, Bill. Das ist eine Sensation. Hier, schau dir das an. Das ist ja wahnsinnig aufregend. Ein Zahn. Ja, ich habe ihn mir aus dem Meereskundemuseum geliehen. Und jetzt rate mal, wozu der Zahn passt. Da du kaum Luft bekommst vor Aufregung, passt er zu den Wunden des Schweinswals. Richtig. Aber jetzt kommt's. Das ist der Zahn eines Delfins. Ein Delfin mit Appetit auf Schweinswale? Mit Appetit muss das nichts zu tun haben, aber ein Delfin. Genauer gesagt, ein großer Tümmler war das hundertprozentig. So ein Fall ist noch nie dokumentiert worden. Wie ich schon erwähnte, spielt unsere Geschichte im Jahr 1991. Damals war Heaths Entdeckung tatsächlich eine kleine wissenschaftliche Sensation. Natürlich gab es auch schon damals keinen ernstzunehmenden Wissenschaftler, der das Märchen vom stets friedlichen Flipper geglaubt hätte. Delfine sind Raubtiere und ihr scharfes Gebiss kann eine Waffe sein. Dass Schweinswale zu ihrer Beute gehören, war aber kaum vorstellbar. Warum sollte ein Delfin einen Schweinswal derartig brutal angreifen? Ein echtes Rätsel. Eines, das Heath nur zu gern lösen wollte. Du hast doch heute keine Tour. Wie wär's, wenn du ausnahmsweise mal mit mir auf Delfinbesichtigung gehst? Ich kann dir auch ein paar Stellen zeigen, die du sicher noch nicht kennst. Und nimm am besten gleich Jean mit. Und wie soll ich Jean dazu überreden? Sag ihr einfach, der liebe Onkel Heath bittet sie darum. Träum weiter. Probier's. Du wirst sehen, sie ist gar nicht sauer auf uns. Ich habe auch schon eine Theorie, warum der Delfin den Schweinswal angegriffen hat. Ich bin so sauer auf die beiden. Warum hat Heath das mit dem Bissspuren nicht gleich erzählt? Ja, genau. Das ist doch mehr als verdächtig, oder? Da steckt was dahinter, sage ich dir. Jean, ich weiß nicht. Ich traue deinem Onkel nicht. Wie? Aber ich dachte, du bewunderst ihn. Ja, aber jetzt nicht mehr. Du, ich schwör's dir, ich habe keine Bissspuren gesehen. Naja, aber er hat ja schon mehr Erfahrung als du. Was soll das denn heißen? Du, ich bin immerhin Jahrgangsbester. Ja. Auch wenn das meine erste Obduktion eines Schweinswals war, ich hätte die Bissspuren doch gesehen. Naja, Peter, aber Kratzer und Wunden waren wirklich da. Das habe ja selbst ich gesehen. Ja, aber wer sagt denn, dass es Bissspuren waren? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dein Onkel steckt mit der Fischmafia unter einer Decke. Ja, die haben ihn gekauft. Die kaufen doch alle. Deswegen hat er plötzlich Bissspuren gesehen. Welche Fischmafia? Also nun übertreibst du aber. Also, Jean, du bist wirklich ein entzückendes Mädchen, aber echt noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Wir stecken doch alle unter einer Decke. Man darf niemandem trauen. Auch deinem Onkelchen nicht. Also Heath lässt sich wirklich von niemandem kaufen. Das ist absoluter Stuss, was du hier erzählst. Ach ja? Ja. Dass du dein Onkelchen so in Schutz nimmst, zeigt mir, dass du es mit der PSWD nicht wirklich ernst meinst. Oh, wie kommst du denn jetzt darauf? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ja, ich bin doch nicht blind. Dauernd lässt du dich von dem Alten küssen. Onkel Heath hier, Onkel Heath da. Das meinst du jetzt aber nicht ernst. Ja, und ob? Und ob ich das ernst meine? Das ist doch immer dieselbe Scheiße. Der alte Haudegen mit Whisky-Stimme und viel Erfahrung kapert sich die jungen Schnallen gleich im Dutzend. Und du bist eine davon. Und du? Du bist eifersüchtig. Ja, klar. Dafür sind wir ja wohl wirklich noch nicht weit genug. Du hältst dich für unwiderstehlich, kann das sein? Nein, das habe ich gar nicht nötig. Du willst doch was von mir. Was soll ich mich denn da bewegen? Schade. Ja, schade. Und was deinen lieben Onkel und deine Zukunft angeht, denk einfach mal drüber nach, wie es deiner Mutter ergangen ist. Du. Und jetzt hast du was zum Nachdenken. Danke, Jean. Du hättest ruhig fester zuschlagen dürfen. Ich denke, unser Peter muss sich wohl selbst noch das Grün hinter den Ohren vorspachteln. Gleich nach dieser hässlichen Szene fährt Jean zu Heath, um sich ein ganz klein bisschen bei ihm auszuräumen. So ein Arschloch. Was bildet der sich ein? Du willst doch was von mir. Was soll ich mich denn da bewegen? Tja, er ist Biologe. Er weiß, dass die Weibchen Signale senden, wenn sie Interesse an einem Männchen haben. Ich habe aber überhaupt keine Signale gesendet. Glaubst auch nur du. Du warst wie ein Leuchtturm oder ein Sendemast im Vollbetrieb. Piep, piep, piep, Peter Kaplan, piep, piep, bin empfangsbereit. Hör auf, lass das. Das will ich nicht hören. Ich bin kein Sendemast. Vergiss Peter. Es kommen andere. Und genau deswegen solltest du ein bisschen vorsichtiger werden. Willst du mich jetzt aufklären? Mit Bienen und Blumen und so? Oh ja, ja, bring mich bitte, bitte zum Lachen, Onkel Heath. Das ist ein ernstes Thema, junges Fräulein. Du solltest nicht denselben Fehler wie deine Mutter begehen. Würdest du mich etwa als Fehler bezeichnen? Für eine ganz ähnliche Feststellung hat Peter vorhin eine kräftige gefangen. Du weißt genau, dass ich das nicht so meine. Ja, und was bitteschön meinst du dann? Ich verdanke mein Leben einer unvorsichtigen Nacht meiner Mutter. Ja, wäre sie immer nur vernünftig gewesen, gäbe es mich nicht. Ich finde, ich habe geradezu die Pflicht, ebenfalls irgendwann unvernünftig zu sein. Okay, ich strecke die Waffen. Moral ist ohnehin keine Stärke von uns Biologen, aber sag mal, mit Bill hast du noch nie über diese Geschichte gesprochen, oder? Ah, na jetzt fällt dir der Groschen. Er will die ganze Zeit mit mir über Mama sprechen und dass ich nicht seine leibliche Tochter bin, stimmt's? 100 Punkte. Oh, deswegen dieser Spaziergang gestern. Ja, und deswegen war er auch so gereizt. Bill hat Angst, mit dir zu reden. Er glaubt, du kennst die Geschichte gar nicht und fürchtet, du könntest ihm das übel nehmen. Sag du es, der ist doch wirklich doof. Pass auf, wir gehen gleich zu ihm, dann kannst du ihm das schön selbst sagen. Wir wollten aufs Meer raus, kommst du mit? Klar. Seit wann weißt du, dass ich nicht dein leiblicher Vater bin? Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Das hat mir irgendwer mal erzählt auf dem Schulhof oder so. Die Geschichte kennt ja jeder am Ort. Ich habe ja immer gedacht, du willst mir das nicht erzählen, weil dir Mama so wehgetan hat, als sie da in London dem anderen begegnet ist. Nein, das war es nicht. Catherine und ich sind erst zusammengekommen, nachdem sie aus London zurückkam. Aber du hast nicht gewusst, dass sie schwanger war? Glaub mir, du warst schon damals nicht zu übersehen. Ich habe Catherine geliebt. Wie hätte ich sie da wegen eines Kindes sitzen lassen können? Als sie starb, warst du viel zu jung. Da konnte ich noch nicht mit dir darüber reden. Und als du dann alt genug warst, ja, habe ich gedacht, dass du mich dann vielleicht nicht mehr magst, weil ich ja nicht dein richtiger Vater bin. Du bist aber der richtigste Vater auf der ganzen weiten Welt. Und jetzt nimm mich bitte in den Arm, ich muss gleich heulen. Was glaubst du, wie es mir geht? Hey, ihr beiden, wischt euch gefälligst die Tränen aus dem Gesicht. Ihr wisst doch, ich komme mit so viel Emotionen nicht klar. Außerdem verpasst ihr das Beste. Schaut mal da drüben, schwimmen ein paar Schweinswale. Und gleich da hinten sind Delfine. Ja, jetzt sehe ich sie auch, das sind zwei. Sie schwimmen direkt auf die Schweinswale zu. Und jetzt tauchen sie ab. Wo sind sie denn? Ich sehe sie nicht mehr. Da drüben sind sie. Sie haben einen der Schweinswale isoliert. Sie tauchen, alle drei. Seht ihr sie? Nein. Oh mein Gott. Schaut euch das an, das glaub ich nicht. Der nur halb so große Schweinswal versucht, vor den Delfinen zu flüchten. Doch es gibt für ihn keinen Punkt. Was Bill so schockiert, ist der Anblick des angreifenden Delfins. Mit einem heftigen Kopfstoß katapultiert er den nur halb so großen Wal 2-3 Meter über das Wasser. Der Wal versinkt, nur um gleich darauf wieder aufzutauchen. Nun hat sich der andere Delfin mit seiner Schnauze in der Flanke des Wals verbissen. Als wäre es nichts, schleudert er den Wal erneut aus dem Wasser. Ein ums andere Mal wiederholen die Delfine dieses makabre Spiel. Als die beiden Delfine endlich von ihrem Opfer ablassen, versinkt der Wal leblos in den Wellen. Kurz darauf, so als wäre nichts gewesen, tauchen die Delfine in den Bugwellen von Bills Boot wieder auf. Ihre Rufen klingen wie immer. Fröhlich, ja, ausgelassen. Aber zum ersten Mal kommt es Bill, Jean und Heath so vor, als würden diese Delfine sie nicht anlächeln, sondern hämisch zu ihnen hinübergrinsen. Ich wusste, dass Delfine keine Haustiere sind, aber dass sie zu sowas in der Lage sind. Hast du irgendeine Idee, Heath, warum die Delfine das gemacht haben? Ums Fressen ging es jedenfalls nicht. Ich vermute, das hat damit zu tun, dass die Schweinswale in etwa so groß sind wie Delfinjunge. Die beiden Delfine haben vermutlich geübt, mit welchen Mitteln sie einen jungen Delfin töten können. Was für einen Sinn soll das haben? Also, Heath, ein bisschen Biologieunterricht bitte. Weibliche Delfine werden im Alter von 9 bis 10 Jahren geschlechtsreif. Im Frühjahr oder Sommer bringen sie ein etwa 1 Meter großes Junges zur Welt. Das wird circa 18 Monate lang gesäugt. Die Bindung zwischen Mutter und Kind besteht aber noch länger. So, und jetzt kommt es. Während der Aufzucht ihres Jungen werden Delfinweibchen meist über 3 bis 4 Jahre nicht trächtig. Stirbt ihr Junges, ist ein Delfinweibchen jedoch binnen weniger Tage wieder für neuen Nachwuchs bereit. Daher töten männliche Delfine die Jungen eines anderen Männchens. Es ist oft ihre einzige Chance, selbst Nachwuchs zu bekommen. Ähnliches gibt es bei Löwen und Hyänen. Der Kadaver, den wir zuerst gefunden haben, war vermutlich so ein Delfinjunges, das von einem männlichen Delfin getötet wurde. Boah, das ist so grausam. Ich glaube das einfach nicht. Aber warum lassen die Delfinweibchen sich das gefallen? Also ich würde meine Kinder jedenfalls nicht von meinem zukünftigen umbringen lassen. Wollen wir es hoffen? natürliche Selektion. Zum einen wird verhindert, dass es zu viele Delfine in einer Region gibt. Zum anderen wird sichergestellt, dass nur die aggressivsten und damit stärksten Delfine ihre Gene tatsächlich weitergeben. Übrigens wissen sich die Weibchen zu wehren. Ja, habe ich's mir doch gedacht. Und wie? Sie halten es mit der Liebe wie ich. Ein Partner kann ihnen nie genügen. Jean, hör nicht auf ihn. Vergiss es, jetzt wo es interessant wird. Ein Delfinweibchen lässt nie etwas anbrennen. Ob empfängnisbereit oder nicht, Delfinweibchen haben immer ziemlich viel Sex. Entsprechend vergnügen sich die Weibchen auch dann und gerade dann mit mehreren Männern, wenn sie empfängnisbereit sind. Das kann der zukünftige Vater fast nie verhindern. Er denkt, es ist sein Nachwuchs. Aber in Wirklichkeit hat das Weibchen ihm ein Kuckuckskind in die Familie geschmuggelt. Das sichert genetische Vielfalt. Ich sag's doch immer, Frauen sind schlauer. Wär's anders, wären vermutlich auch wir längst ausgestorben. Ihr wisst, was alle Frauen dieser Welt unmittelbar nach der Geburt zu ihren Männern sagen. Und? Schatz, es sieht genauso aus wie du. Jean, ich bin zwar nicht verwandt mit dir, aber trotzdem muss ich dir endlich mal sagen, ich sehe fast genauso gut aus wie du. Womit ja bewiesen wäre, Schönheit erbt man nicht, Schönheit wird erworben. Cheers, ihr Stinkstiefel. Cheers. Apropos Stinkstiefel, schau mal, wer da vorne so traurig zum Fenster reinsteht. Das will ich gar nicht wissen. Ich glaube, der hat sowas wie Nelken in der Hand. Nelken? Oh Gott, hat er denn überhaupt keinen Geschmack? Nelkenbieter? Hört auf. Naja, die kann er von mir aus gleich an die Delfine verfüttern. Für Peter, unseren Jahrgangsbesten draußen in der schottischen Kälte, war das Thema Delfine allerdings bis auf Weiteres gründlich abgehakt. Nach der nächsten Runde Whisky hat Jean ihn dann doch reingeholt. Mit Nelken das Herz einer Frau gewinnen wollen. Das war so unbeholfen, dass sich Jean einfach erbarmen musste. Ob es an der Tür sogar ein Küsschen gegeben hat, weiß ich nicht so genau. Außerdem ist unsere Geschichte hier zu Ende. Die Beobachtung der drei Helden zog weitere Forschungen nach sich. Zahlreiche Autopsien an aufgefundenen Schweinswalen wurden vorgenommen, mit einem erstaunlichen Ergebnis. Jeder dritte Schweinswal wird das Opfer eines Delfinangriffs. Eines Angriffs, der den Delfinen nichts weiter bringt als Übung in der Kunst des Tötens. Für ein Delfinmännchen ist das jedoch eine überlebenswichtige Kunst. In den Schleppnetzen der Fischer hilft den Delfinen das allerdings nichts. Sag ich doch. Lächelnde Killer. Mord im Moray Firth. Von Frank Bruder. Ein Hörspiel aus der Reihe Tiere als Täter. Mit Bernhard Schütz. Ich weiß nicht, in wen ich mehr verliebt bin. Als Heath Jones. Axel Wandke. Hast ja recht. Aber was soll ich denn machen? Kann sie halt nicht vergessen. Als Bill Scott. Stefanie Rösner. Du hältst dich für unwiderstehlich, kann das sein? Als Jean Scott. Nico Holonix. Ja, bin ja auch Jahrgangsbester. Als Peter Kaplan. Und Andreas Fröhlich. Komm ich eben mit euch und starre wie ihr in die Landschaft. Als Erzähler. Schnitt Christian Grund. Ton Holger König. Regieassistenz Corinna Waldbauer. Regie Stefan Kahnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2008.